Kundgabe 817. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.03.1939. Tätiger Wille. Willensfreiheit. Jeder ins Geistige gerichtete Gedanke erfordert den vollen Willen des Menschen und ist also somit der tätig gewordene Wille des Menschen. Ganz gleich, ob sich die Tätigkeit gedanklich äußert oder in der Ausübung von Werken der Liebe, die gleichfalls erst das Denken des Menschen voraussetzen. Immer muss aus freiem Willen der Mensch sich allem Geistigen zuwenden, vermöge seiner ihm zu Gebote stehenden Willenskraft. In jeder Handlung, die nun ausgeführt wird, äußert sich diese Willenskraft. Und so jeder Handlung von der Liebe bestimmt ist, wird die Willenskraft immer stärker werden, insbesondere wenn dies bewusst und gläubig erbeten wird. Es muss dann auch jeder Widerstand überwunden werden. Es muss der Mensch auch sich selbst überwinden, denn er wird stark im Geist, je mehr sein Wille in ihm tätig wird. Es lenkt der Mensch den Blick nach oben, er findet Anschluss an die geistige Welt. Diese vermittelt ihm geistige Kraft, die wiederum seinen Willen stärkt und ihn tätig werden lässt. Und so trägt der Mensch selbst dazu bei, sich der göttlichen Ordnung einzufügen, so er nur überhaupt den Willen hat, eine solche anzuerkennen. Dass er sich befasst mit geistigen Dingen, ist immer ein Zugeständnis seiner Zugehörigkeit zu Gott. Er verlangt zurück zu dem, das sein Ausgang ist von Ewigkeit. Er will. Und sein Wille ist die Grundbedingung, um sein Ziel zu erreichen. Wenn im Menschen der Wille so gestaltig tätig geworden ist, dann gibt es kein Hindernis mehr. Denn Hilfskräfte hat ihm Gott zu Genüge zur Seite gestellt, die ein williges Erdenkind nun ausnützen wird, um den Kampf auf Erden erfolgreich zu bestehen. Denn es hat die Probe bestanden, es hat die Willensfreiheit in der rechten Weise genützt, indem es sich bewusst dem Vater im Himmel zuwandte. Amen.